über mir schwebt ein böses Tier. Nervös, nervös. Stößt auf mich zu, hab ich ewige Ruhe. Nervös, nervös. Aber ich will nicht ruhig sein. Ich will lieber als laut schreien. Oh, ist das böse. Ich bin nervös. Wirfst du mich raus? Nervös, nervös. Das böse Tier fällt auf mich ab und bringt mich noch ins kühle Grab mit Donnergetüs. Ich bin nervös. Ich fahr mit dem Bus und geb dir einen Kuss. Ich trinke Bier um Bier, doch das Tier bleibt hier. Nervös, nervös. Meine Hände zittern, meine Unschuld schreit.